Der alte Mann torkelte murmelnd hin und her wie ein Betrunkener. Immer wieder starrte er auf den See, immer liefen ihm wieder die Tränen in den Bart hinein. Er musste den Zwicker abnehmen und stand mit seinen kurzsichtigen, nassen Augen so tölpelig auf dem schmalen Weg, dass ein Gärtnerjunge, der eben vorbeikam, verdutzt stehen blieb, laut auflachte und mit ein paar italienischen Spaßworten dem Verworrenen nachhöhnte. Das weckte den alten Mann aus seinem Schmerztaumel. Er griff nach dem Zwicker und schlich zur Seite in den Garten, irgendwo dort, auf einer Bank, sich vor den Menschen zu vergraben. Aber kaum, dass er sich abseitiger Stelle im Garten genähert, so schreckte ihn ein Lachen von links her wieder auf. Ein Lachen, das er kannte und das ihm jetzt das Herz zerriss. Seine Musik war das gewesen, 19 Jahre lang, dies leichte Lachen ihres Übermuts. Für dieses Lachen hatte er die Nächte durchgefahren, dritter Klasse bis Posen und Ungarn hinein, nur um dann etwas ihnen hinzuschütten, gelben Humus, aus dem diese unbesorgte Heiterkeit blühte. Einzig für dieses Lachen hatte er gelebt und sich die Galle krank geärgert im Leibe. Nur damit dies Lachen immer klingend bliebe um den geliebten Mund. Und nun schnitt es bis in die Eingeweide wie eine glühende Säge, dies verfluchte Lachen. Und doch zog es den Widerstrebenden an. Sie stand am Tennisplatz, das Racket wirbelnd in der nackten Hand, lockeren Gelenks es hochwerfend im Spiel und wieder fangend. Und immer gleichzeitig mit dem aufgewirbelten Schläger wirbelte das übermütige Lachen in den azurnen Himmel hinauf. Die drei Herren sahen ihr bewundernd zu, der Conte Ubaldi im lockeren Tennishemd, der Offizier in seiner straff kleidenden, sehnenspannenden Uniform und der Herrenreiter in tadellosen Breeches. Drei scharf profilierte männische Gestalten wie Statuen, um dies wie ein Schmetterling flatterndes Spielding. Der alte Mann starrte selbst gefangen hin. Mein Gott, wie schön sie war in ihrem hellen, fußfreien Kleid, die Sonne fließend zerstäubt im blonden Haar. Und wie selig diese jungen Glieder ihre eigene Leichtigkeit fühlten in Sprung und Lauf, berauscht und berauschend mit diesem rhythmisch lockern Gehorchen der Gelenke. Jetzt warf sie übermütig den weißen Tennisball in die Luft, einen zweiten, einen dritten ihm nach. Wunderbar, wie in Biegen und Haschen die schlanke Gerte ihres Mädchenleibes sich schwang, aufschnellend jetzt, den letzten zu greifen. So hatte er sie nie gesehen. So aufgezündet von übermütigen Flammen, weiße, fliehende, wehende Flamme selbst mit dem silbernen Rauch des Lachens, über dem Lodern des Leibes, eine jungfräuliche Göttin, dem Efeu des südlichen Gartens, dem weichen Blau des spiegelnden Sees, panisch entstiegen. So tanzhaft wild spannte sich nie daheim dieser schmale, starrsinnige Leib im eifernden Spiele. Nie! Nein, nie hatte er sie so gesehen innerhalb der dumpfen, mauergedrängten Stadt. Nie ihre Stimme in Zimmer und Straße gehört, so lerchenhaft losgebunden vom irdisch Dumpfen der Kehle in eine fast singende Heiterkeit. Nein, nein, nie war sie so schön gewesen. Der alte Mann starrte und starrte hin. Er hatte alles vergessen. Er sah nur und sah diese weiße fliehende Flamme. Und so hätte er gestanden, endlos ihr Bild einsaugend mit leidenschaftlichem Blick. Hätte sie nicht endlich mit flinker Drehung, mit einem jappenden, aufflatternden Sprung auch den letzten der drei jonglierten Bälle aufgefangen und atmend, keuchend, erhitzt, mit lachend stolzem Blick an die Brust gedrückt. »Bravo! Bravo!« Wie nach einer Opernarie applaudierten die drei Herren, die angeregt ihrem geschickten Fangball zugesehen. Diese gutturalen Stimmen weckten den alten Mann aus der Bezauberung. Grimmig starrte er sie an. Da sind sie, die Schurken, hämmerte ihm das Herz. Da sind sie. Aber wer ist es von ihnen? Wer hat sie gehabt von den dreien? Wie fein sie ausstaffiert sind, parfümiert und rasiert, diese Tagediebe. Unser eins musste in ihrem Alter im Kontor sitzen mit ausgeflickten Hosen und sich die Absätze krumm treten bei den Kunden. Und ihre Väter, die sitzen vielleicht heute noch so und schinden sich ihretwegen die Nägel blutig. Sie aber fahren in der Welt herum, stehlen dem lieben Herrgott den Tag, haben braune, unbesorgte Gesichter und helle, freche Augen. Da kann man leicht frisch sein und vergnügt und braucht so einem eitlen Kind nur ein paar verzuckerte Worte hinzuwerfen und schon kriecht sie ins Bett. Aber wer ist es von den dreien? Welcher ist es? Einer von ihnen, ich weiß es, der sieht ihr durch das Kleid ins Nackte und schmatzt mit der Zunge. Die hab ich gehabt. Kennt sie heiß und bloß und denkt sich, heute Abend wieder, und blinzelt ihr zu. Oh, dieser Hund, ihn totpeitschen können, diesen Hund. Man hatte ihn drüben bemerkt. Die Tochter schwang salutierend das Racket und lachte ihm zu. Die Herren grüßten. Er dankte nicht, starrte nur überschwemmten, blutunterlaufenen Blicks auf ihren übermütigen Mund. »Dass du noch so lachen kannst, du Schamlose. Aber auch der eine da lacht vielleicht in sich hinein und denkt sich, da steht er, der alte dumme Jud, der nachts sein Bett zerschnarcht, wenn der wüsste, der alte Narr. Ja, ich weiß, ihr lacht, ihr tretet über mich weg wie über einen schmutzigen Kotzen. Aber die Tochter, die ist fesch und willig, die läuft euch hurtig ins Bett. Und die Mutter, schon ein wenig dick ist sie und aufgetakelt, geschminkt und gestrichen, aber doch redete man ihr zu, sie würde vielleicht auch noch ein Tänzchen wagen. Habt ihr recht, ihr Hunde, habt ihr recht, wenn sie euch nachrennen, die läufigen Weiber, die Ehrlosen. Was geht's euch an, dass sich dem anderen das Herz dabei zerkrümmt? Wenn ihr nur euren Spaß habt, wenn sie nur ihren Spaß haben, die ehrlosen Weiber. Mit dem Revolver sollte man euch niederknallen, mit der Hetzpeitsche über euch fahren. Aber ihr habt ja recht, solange es keiner tut. Solange man nur den Zorn in sich frisst, wie ein Hund sein Ausgeworfenes. Habt ja recht, wenn man so feig ist, so erbärmlich feig. Nicht hingeht, die Schamlose packt und am Ärmel von euch wegreißt, wenn man bloß stumm dabei steht, die Galle im Mund. Feig, feig, feig. Mit den Händen hielt sich der alte Mann am Geländer, so schüttelte ihn ohnmächtiger Zorn. Und plötzlich spie er vor den eigenen Fuß und taumelte aus dem Garten.